Thomas Mapfumo etwa 1977 mit einem Lied über das harte Leben und die Leiden der Landbevölkerung. Ihr habt Glück, die ihr warme Häuser habt, heißt es da. Ihr, die ihr warme Mahlzeiten habt. Einen Platz zum Schlafen, etwas Geld. Ihr habt Glück, in der Stadt zu wohnen. Ihr habt Glück, ihr seid gesund, euch geht es gut. Thomas Mapfumo wurde 1945 im heutigen Simbabwe geboren. Damals hieß das Land noch Rhodesien. Er hatte als Nightclub-Sänger begonnen. Mitte der 70er Jahre veränderte sich seine Musik und deren Inhalte aber radikal. Folgen der Politisierung seiner Musik waren unter anderem staatliche Zensur und eine dreimonatige Inhaftierung ohne Prozess. Öffentlicher Druck seiner vielen Fans veranlasste aber die weiße Regierung, ihn wieder freizulassen. Um Musik und Politik geht es heute Nacht hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk und um die Frage, ob politisch Lied ein garstig Lied ist.